Am 25. und 26. Mai berichteten die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Nachrichtenagentur TASS und der Radiosender Sputnik in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Zeitungen Liaoning Joseon Munbo und Liaoning Libao in China und die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP über die Antwort des Sprechers des Generalstabes der koreanischen Volksarmee auf die Frage des Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur in Bezug darauf, dass die südkoreanische Armee an der höchst gefährlichen militärischen Demarkationslinie erneut eine unvernünftige bewaffnete Provokation verübt hatte.